Union als dem Reich des Bösen. Seine Hetzkampagnen aus Übersee mit dem Ziel, den Kommunismus auszurotten, mussten in der sowjetischen Presse naturgemäß solche Reaktionen hervorrufen. Doch diese Zeiten scheinen vorbei zu sein, wie ein Blick in die sowjetische Presse zeigt. Hans-Peter Riese hat sie verfolgt. Wie fühlen Sie sich denn im Reich des Bösen, wurde der amerikanische Präsident gestern von den Reportern gefragt. Ausgezeichnet, antwortete Ronald Reagan, gut gelaunt, und die Leser des Parteiorgans Pravda konnten den kleinen Dialog heute Morgen im Wortlaut nachlesen. Und großmütig fügt das Blatt auch noch an, man wolle ja schließlich keinen Stein des Tadels werfen, sondern dem Präsidenten der Vereinigten Staaten zugutehalten, dass er die Fähigkeit habe, sich zu ändern. Ob der eine oder andere Leser sich wohl noch an frühere Kommentare über diesen Präsidenten erinnern mag? Zum Beispiel in der Armeezeitung Roter Stern aus dem Jahre 1982. Da wurde Reagan in rüder Sprache vorgeworfen, er fordere sein Land und die Welt zu einem Kreuzzug gegen die Sowjetunion und die sozialistischen Staaten auf. Versuche, die militärische Parität zugunsten der USA zu verändern und die Sicherheit auf dem Planeten zu destabilisieren. Ronald Reagan, das war jahrelang das Lieblingsobjekt der sowjetischen Propaganda. Der Präsident des sogenannten militärisch-politischen Komplexes. In unzähligen Karikaturen in sowjetischen Zeitungen wurde er als wild gewordener Cowboy dargestellt, der sinnlos mit Raketen um sich schießt und die Welt an den Rand einer atomaren Katastrophe führt. Da war es schon eine vertrackte Aufgabe für die sowjetischen Medien, ihren Lesern und Zuschauern zu erklären, wie sich der Generalsekretär mit einem solchen Mann an einen Tisch setzen kann. Einem Präsidenten zumal, der auf dem Fernsehschirm überraschend einen freundlichen Eindruck macht und schließlich sogar gegen alle Logik in der Propaganda das INF-Abkommen unterschrieb. Je öfter sich Michail Gorbatschow mit Ronald Reagan traf, je dringender musste ein neues Bild des amerikanischen Präsidenten gemalt werden. Ein neuer Reagan musste her. Aber der alte, militaristische Sternenkrieger durfte schließlich nicht so ganz aus dem Gedächtnis verdrängt werden. Wie immer gab der Generalsekretär selber die Sprachregelung aus. In einem Interview mit der Washington Post, das selbstverständlich die Pravda nachdruckte, sagte Gorbatschow, die Tatsache, dass sich die Welt verändert habe, und jetzt wörtlich, hat es dem Präsidenten erlaubt, ohne seine bekannten Überzeugungen aufzugeben, die existierenden Realitäten auf neue Art zu betrachten. Soweit das Zitat. Reagan revanchierte sich prompt und artig, indem er Gorbatschow als einen sowjetischen Führer neuen Typs charakterisierte, mit dem man sich streiten könne, ohne sich zu zerstreiten. Und der Präsident setzte noch eins drauf. Locker und väterlich im Ton, verhalten, aber hart in der Sache, der Unterschiede der Systeme, präsentierte er sich zwei sowjetischen Fernsehreportern und den Zuschauern, sodass es manchem, den Reportern übrigens sichtlich, die Sprache verschlug. Es gilt, eine publizistische Schlacht auszugleichen. In Washington hatte Gorbatschow dem großen Kommunikator auf seinem eigenen Feld den Rang streitig gemacht. In Moskau zieht der alte Fuchs aus Hollywood nun alle Register seiner Kunst des öffentlichen Auftritts. Ein bisschen Widerwille gegen den neuen Reagan, den sie da nun verkaufen müssen, ist manchen Journalisten in Moskau noch anzumerken. Allen voran Valentin Sorin, der sich mit Anti-Reagan-Kommentaren noch vor nicht langer Zeit hervorgetan hatte und dem Präsidenten nun im Weißen Haus artig gegenüber sitzt. Aber da hilft nun alles nichts. Ein Präsident, der sich mit dem sowjetischen Generalsekretär auch noch mit Vornamen anspricht und von diesem mit strahlendem Lächeln im Moskauer Allerheiligsten, dem Georgsaal des Kreml, begrüßt wird, der kann nun einmal nicht die Inkarnation des bösen Imperialisten sein. Und das ist denn auch das Schöne an den gegenwärtig doch so hoch im Kurs stehenden politischen Realitäten, dass sie die Propagandisten auf beiden Seiten nämlich so alt aussehen lassen, wie sie wohl immer schon waren. Der vierte Gipfel festigt den langen Marsch der Annäherung zwischen Moskau und Washington weiter und das alte Europa glänzt durch Abwesenheit. Es ist nur Zuschauer von Ereignissen, die die Welt verändern könnten. Die Europäer können sich nicht mehr darauf beschränken, nur das Tagesgeschäft zu verwalten, als ob alles noch auf dem Stand der Zeit des Kalten Krieges wäre. Wohlgemerkt, es geht nicht darum, das westliche Bündnis in Frage zu stellen. Es geht vielmehr darum, es an eine Welt anzupassen, die sich rasant verändert. Soweit Il Tempo. Die französische Zeitung Paris Normandie befürchtet, dass Moskau Europa von den USA abkoppeln will. Die Moskauer Taktik ist vielleicht neu und verführerischer als bisher, aber das angestrebte Ziel bleibt dasselbe, zu versuchen, die Schicksalsgemeinschaft Europas mit Amerika schrittweise aufzulösen. Bereits das Washingtoner Abkommen über die Mittelstreckenraketen dient dazu, die Partner auf beiden Seiten des Atlantiks voneinander abzukoppeln. Bei einem Konflikt auf dem europäischen Schlachtfeld hat die NATO keine Raketen mehr, die die UdSSR direkt treffen könnten. Moskau kann hoffen, eines Tages Westeuropa nach Belieben politisch erpressen zu können, meint Paris Normandie. In der Pariser Wirtschaftszeitung Les Echos steht: Auch wenn man nichts Aufsehenerregendes von ihr erwarten kann, so ist diese Begegnung durch ihren Charakter der Routine und die Entspannungsbereitschaft beider Seiten grundsätzlich positiv zu bewerten. Wenn sie darüber hinaus Michail Gorbatschow innenpolitisch stärkt, könnte die Chance steigen, die Nostalgiker des Stalinismus ein für allemal ins Museum zu stellen. Das nimmt der Kommentator von Les Echos an. Das Londoner Blatt Today erwartet zwar keine Wunder vom Gipfeltreffen, aber doch ein Stückchen mehr Sicherheit für die Welt. Weiter heißt es: Die Tatsache, dass die führenden Politiker der beiden Supermächte zusammenkommen, ist an sich schon willkommen, da es der Friedenssicherung dient. Mit kleinen Schritten wie dem Abkommen über die Mittelstreckenraketen und dem Abzug aus Afghanistan wird der Frieden aufgebaut. Das Wichtigste an diesem Treffen ist, dass Präsident Reagan das Land besucht, das er einst als Reich des Bösen bezeichnete. Wir sollten nie vergessen, dass nicht Atomwaffen zum Krieg führen, sondern Verdächtigungen und Misstrauen zwischen den Nationen. Generalsekretär Gorbatschow wird Präsident Reagan in Gespräche über die strategische Verteidigungsinitiative SDI verwickeln, auf ein Ende dieses Programms dringen und stattdessen einen gemeinsamen Flug zum Mars vorschlagen. Reagan wird sein SDI-Programm nicht leichten Herzens aufgeben, könnte aber durch das Mars-Projekt in Versuchung geführt werden. Eine gemeinsame Mars-Mission zwänge die Bürokraten beider Länder zu enger Zusammenarbeit. Und dabei könnten sich gemeinsame Interessen ergeben. Und auch die Kosten müssten gar nicht so hoch sein, weil die Sowjets die Hälfte der Rechnung bezahlen, spekuliert die New York Times. Die West France aus Rennes schreibt: Ronald Reagan hat sich nach langem Misstrauen offenbar dazu entschlossen, auf die Gorbatschow-Karte zu setzen und einen Mann zu unterstützen, den er für ehrlich und fähig hält. Im Austausch für diese Unterstützung, vor allem zugunsten der sowjetischen Wirtschaft, erhofft sich Amerika neue Gesten vom Kreml. Menschenrechte und Glaubensfreiheit, konventionelle Waffen und Regionalkonflikte. Das Spektrum, bei dem Gorbatschow guten Willen zeigen kann, ist breit. Die gestrigen Aktionen des sowjetischen Geheimdienstes KGB gegen Katholiken aus der Ukraine und Juden aus Leningrad zeigen jedoch, dass es noch viel zu tun gibt. Wie Ouest France geht auch der Quotidien de Paris auf das Thema Menschenrechte ein. Die Auseinandersetzungen um die Menschenrechte zwischen dem Kreml und dem Weißen Haus haben ja bereits begonnen, bevor Reagan sowjetischen Boden betrat. Die kommenden Tage werden zeigen, ob die Frage der Grundrechte wirklich auf den Tisch gelegt wird oder ob die Sowjets von Reagan weitgehendes Schweigen verlangen, mit der Drohung, den Gipfel sonst platzen zu lassen. Das war zum Schluss die Meinung des Quotidien de Paris. Reagan und Gorbatschow, Vertreter zweier Weltmächte, zweier Welten, zweier Wirtschaftssysteme, zweier Gesellschaftsordnungen. Bei ihrem Treffen jetzt und heute in Moskau, da hätten sich die Feindbilder gelockert, sagt Gorbatschow. Ist das Manfred Wornschein in Moskau nun Schönfärberei? Ist das Wunschdenken? Oder bewegt sich wirklich etwas außer einem Lächeln vor den Kameras, außer einem Händedruck? Ich glaube schon, dass sich was bewegt. In der Menschenrechtsdiskussion, die ja bei den Sowjets Irritation und leichte Verärgerung hervorgerufen hat, weil von den Amerikanern immer wieder in einer etwas gezielten und oberlehrerhaften Weise in den Mittelpunkt gerückt. In der Menschenrechtsdiskussion gab es eigentlich auf beiden Seiten so ein bisschen ein Abrücken von den Positionen. Die Sowjets, die gesagt haben, natürlich stellen wir uns diesen Fragen, aber wir erwarten auch, dass der amerikanische Präsident mal schaut, was sich in den letzten anderthalb Jahren hier entwickelt hat, dass dies nicht mehr das Land des Stalinismus ist. Und wir haben hier manchmal den Eindruck, er geht von diesen alten Feindbildern aus. Reagan seinerseits hat ja signalisiert, nein, um Gottes Willen, ich will doch nicht der Lehrer der Sowjets sein. Ich bin doch nicht der Mann, der Lektionen erteilt. Das will ich nicht tun. Und so gehen beide etwas aufeinander zu. Allerdings ärgert die Sowjets auch, dass die Menschenrechtsfrage hier auch ein wenig als taktisches Mittel benutzt wird, um die Abrüstungsfrage hinauszuzögern. Denn der Westen hat dafür kein Konzept mitgebracht. Man ist in Sachen atomarer Abrüstung etwas mit leeren Koffern hier erschienen. Und das verärgert die Sowjets. Es geht ja um Folgendes. Die Amerikaner haben im Vorfeld gesagt, eine Start Vereinbarung kann es in Moskau nicht geben, das ist viel zu schwierig. Das haben die Sowjets auch akzeptiert. Auf der anderen Seite, Michail Gorbatschow braucht einen Erfolg in der atomaren Abrüstung. Denn die Mittel, die da frei werden, die braucht er für seine Perestroika. Und er muss auf der Allunionskonferenz im Juni den Delegierten was anbieten können. Die Amerikaner sollten also mindestens hier ein Signal geben, ob Start in der Ära Reagan noch möglich ist oder nicht. Heute, Herr Bornstein, wird der amerikanische Präsident Dissidenten, sowjetische Dissidenten, Regierungsgegner, Regierungskritiker treffen heute Nachmittag. Wird das in der Sowjetunion überhaupt in der Öffentlichkeit behandelt oder wird das einfach so ein bisschen in den Hintergrund geschoben? In der offiziellen Terminliste Reagans, die auch von sowjetischer Seite veröffentlicht wurde, heißt es Treffen von Präsident Reagan mit ausgewählten sowjetischen Bürgern. In den Pressekonferenzen wird darüber ganz offen gesprochen. Gerasimov sagte gestern, es ärgert uns, wen er da eingeladen hat. Wobei wir das jetzt nicht beurteilen können als Journalisten, weil wir auch nicht wissen, wen er eingeladen hat. Ist so ein bisschen was durchgesickert, dass es einzelne Leute sind, die schon lange Jahre gerne ausreisen möchten und denen dies aus verschiedenen Gründen verwehrt ist. Darunter der Fall eines Mannes, der eigentlich Amerikaner war, der als 17-Jähriger mit seinem kommunistischen Vater hier rüberkam, dann Sowjetbürger wurde, seit langen Jahrzehnten ausreisen will. 1975 wäre es fast gelungen. Dann hat man seine Frau wieder aus dem Flugzeug geholt, weil sie als Arbeiterin einer chemischen Fabrik Geheimnisträgerin ist. Er blieb bei ihr und nun möchte er es noch einmal versuchen, ob es gelingt. Man weiß es nicht. Aber es gibt Beobachter, die sagen, wenn Präsident Reagan mit solchen konkreten Fällen die Menschenrechtsfrage diskutieren würde, dann wäre es erfolgreicher als die globalen Appelle, die man bisher gehört hat. Wenn es knallt, gibt es eine Katastrophe. Mit dieser lapidaren Feststellung antwortete der Hamburger Umwelt- und Energiesenator Jörg Kubier auf die Frage, was denn die Konsequenz des vom Öko-Instituts vorgelegten Gutachten über die Sicherheit der Kernkraftwerke ist. Rainer Burchardt, Genf. Tribüne der Zeit. Zwischen dem Blattgold und unter den Kristalllüstern des prächtigen Katharinensaals im Kreml haben sich Präsident Reagan und Generalsekretär Gorbatschow heute zu einem zweiten langen Gespräch getroffen. Abrüstung, aber auch Menschenrechte, dieselben Kernthemen wie beim ersten langen Gespräch am gestrigen Sonntag. Vom Gipfel in Moskau, Hans-Peter Riese. Die beiden Sprecher des Gipfels, Fitzwater und Gerasimov, hatten heute Abend zwar keine harten Informationen zu bieten, konnten aber sichtlich zufrieden über eine anhaltend gute Atmosphäre der Gespräche berichten. Der zweite Gipfeltag hatte heute Morgen mit einem erneuten Treffen zwischen Präsident Reagan und Generalsekretär Gorbatschow im Katharinensaal des Kreml begonnen, das eine Stunde und 40 Minuten dauerte. Dabei hatte Gorbatschow die in der Presse spürbare sowjetische Verärgerung über die amerikanische Betonung des Themas Menschenrechte deutlich herunterzuspielen versucht. Er habe dem Präsidenten vorgeschlagen, so Gorbatschow zu Journalisten, dieses Thema ausführlich zu diskutieren, weil er den Eindruck habe, dass beide Seiten vielleicht keine wirklich richtigen Vorstellungen über die Lage in den USA und der UdSSR hätten. Die amtliche Nachrichtenagentur TASS hatte am Nachmittag das Treffen des Präsidenten mit sowjetischen Bürgerrechtlern und ausreisewilligen Juden scharf kommentiert. Unter den von Reagan heute Nachmittag empfangenen Dissidenten war auch der Armenier Grigorian, der in Moskau eine Zeitschrift herausgibt und kürzlich von Generalsekretär Gorbatschow persönlich angegriffen worden war. Trotz dieser Auseinandersetzungen bezeichneten bereits während des Tages Sprecher beider Seiten die Gipfelatmosphäre als gut und produktiv. Der Sprecher des amerikanischen Außenministeriums, Charles Redman, hält es für, wie er sagte, sicher, dass auf dem Gipfel ein Abkommen über die Überprüfung unterirdischer Nukleartests abgeschlossen wird. Außerdem könnte eine Vereinbarung über gegenseitige Unterrichtung von geplanten Raketenstarts geschlossen werden. In dem Treffen der beiden Verteidigungsminister, Kaluchi und Jasow, dem zweiten in diesem Jahr, ist es indessen nicht gelungen, die Schwierigkeiten ganz auszuräumen, die einem START-Abkommen über die 50-prozentige Reduzierung der strategischen Offensivwaffen entgegenstehen. Trotz dieser Probleme wird von beiden Seiten grundsätzlich daran festgehalten, dass ein START-Vertrag noch in diesem Jahr zustande kommen könnte. Das Moskauer Gipfelprogramm, das Präsident Reagan heute zu bewältigen hatte, steckte voller Termine. Am wichtigsten das zweite Gespräch mit Gorbatschow, bei dem der Generalsekretär bereit war, über alle Themen freimütig zu diskutieren und auch die Menschenrechte keineswegs auszuklammern. Daneben wesentlich problemgeladener die Begegnung der Verteidigungsminister Karlucci und Jasow. Hier ging es um die Interkontinentalraketen und die nach wie vor unterschiedlichen Interpretationen des ABM-Vertrages über Raketenabwehrwaffen. Auch bei dieser Begegnung gab es mehr Hoffnung als Skepsis. Die Hoffnung auf einen START-Vertrag noch in diesem Jahr hat weitere Nahrung erhalten. Ein Bericht über den heutigen Tag in Moskau von Hans-Peter Riese. Die menschlichen Kontakte sind das Beste für die Freundschaft zwischen den Völkern, zitierte der amerikanische Sprecher heute Abend seinen Präsidenten aus dem Gespräch mit Generalsekretär Gorbatschow. Dieser hatte den Satz Reagans kommentiert, einverstanden. Die Jugend müsse stärker in diese Kontakte einbezogen werden, hatte Reagan angeregt, und auch darüber gab es mit dem Generalsekretär keinen Dissens. Die beiden Sprecher des Gipfels, Fitzwater und Gerasimov, hatten heute Abend zwar keine harten Informationen zu bieten, konnten aber sichtlich zufrieden über eine anhaltend gute Atmosphäre der Gespräche berichten. Der zweite Gipfeltag hatte heute Morgen mit einem erneuten Treffen zwischen Präsident Reagan und Generalsekretär Gorbatschow im Katharinensaal des Kreml begonnen, das eine Stunde und 40 Minuten dauerte. Dabei hatte Gorbatschow die in der Presse spürbare sowjetische Verärgerung über die amerikanische Betonung des Themas Menschenrechte deutlich herunterzuspielen versucht. Er habe dem Präsidenten vorgeschlagen, so Gorbatschow zu Journalisten, dieses Thema ausführlich zu diskutieren, weil er den Eindruck habe, dass beide Seiten vielleicht keine wirklich richtigen Vorstellungen über die Lage in den USA und der UdSSR hätten. Die amtliche Nachrichtenagentur TASS hatte am Nachmittag das Treffen des Präsidenten mit sowjetischen Bürgerrechtlern und ausreisewilligen Juden scharf kommentiert. Die Agentur verbat sich jede Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Sowjetunion und warf ihrerseits den USA Verletzungen der Menschenrechte vor, worüber die Sowjetunion, so hieß es bei TASS, außerordentlich besorgt sei. Unter den von Reagan heute Nachmittag empfangenen Dissidenten war auch der Armenier Grigorian, der in Moskau eine Zeitschrift herausgibt und kürzlich von Generalsekretär Gorbatschow persönlich angegriffen worden war. Trotz dieser Auseinandersetzungen bezeichneten bereits während des Tages Sprecher beider Seiten die Gipfelatmosphäre als gut und produktiv. Der Sprecher des amerikanischen Außenministeriums, Charles Redman, hält es für, wie er sagte, sicher, dass auf dem Gipfel ein Abkommen über die Überprüfung unterirdischer Nukleartests abgeschlossen wird. Außerdem könnte eine Vereinbarung über gegenseitige Unterrichtung von geplanten Raketenstarts geschlossen werden. In dem Treffen der beiden Verteidigungsminister, Karlucci und Jasow, dem zweiten in diesem Jahr, ist es indessen nicht gelungen, die Schwierigkeiten ganz auszuräumen, die einem START-Abkommen über die 50-prozentige Reduzierung der strategischen Offensivwaffen entgegenstehen. Hauptproblem ist demnach immer noch die Interpretation des sogenannten ABM-Vertrages von 1972 über die Raketenabwehrsysteme. Aber auch die von Moskau gewünschte Einbeziehung der seegestützten Cruise Missiles ist ungelöst. Ohne eine Reduzierung dieser Waffen, so kommentierte heute TASS, sei ein Abkommen nicht möglich. Die USA weigern sich auch, die Reduzierung der luftgestützten Cruise Missiles aufgrund der tatsächlichen Trägerkapazität amerikanischer strategischer Bomber zu vereinbaren. Washington wiederum hält die von Moskau bisher angebotene Kontrolle des Abbaus der mobilen strategischen Raketen für unzureichend. Trotz dieser erheblichen Probleme wird von beiden Seiten grundsätzlich daran festgehalten, dass ein START-Vertrag noch in diesem Jahr zustande kommen könnte. Der Präsident, so teilte sein Sprecher Fitzwater heute Abend außerdem mit, sei mit den Ergebnissen der Abrüstungsarbeitsgruppe zufrieden. Sie hatte nahezu die ganze Nacht und den heutigen Tag über beraten. Dabei seien, so der sowjetische Sprecher Gerasimov, gewisse Fortschritte auch bei den seegestützten Cruise Missiles gemacht worden. Außerdem sei über SDI gesprochen worden. Für die konventionellen Streitkräfte in Europa und ihre Reduktion hat die Sowjetunion einen Drei-Stufen-Plan vorgelegt. Am Nachmittag besuchte der Präsident das Danilow-Kloster, das 1983 der Kirche als Sitz des Patriarchen von Moskau und ganz Russland zurückgegeben worden ist. Bei diesem Besuch empfangen wurde Reagan von dem Außenminister des Heiligen Synod, Patriarch Filaret von Minsk, sagte der Präsident, er hoffe, die Zurückgabe des Klosters möge ein Signal sein, dass die Sowjetführung die Religionsfreiheit wieder erlaube. Er wisse allerdings nicht, so Reagan, ob dem Tauwetter auch ein Frühling folgen werde. Heute Abend gibt der Generalsekretär dem amerikanischen Präsidenten und seiner Gattin ein festliches Staatsbankett in einem der schönsten Säle Russlands, dem Facettensaal genannten ehemaligen Kronsaal der Zaren. Die Dramaturgie stimmt. In Bonn gaben heute zwei führende sowjetische Rechtswissenschaftler eine Pressekonferenz. Sie sind Mitglieder der Moskauer Akademie der Wissenschaften und haben erheblichen Einfluss. Unter anderem sind sie mit der Abfassung neuer Gesetzentwürfe betraut. Sie nutzten ihren Bonner Auftritt für ein deutliches Plädoyer zugunsten von Gorbatschows Reformkurs. Die beiden Wissenschaftler skizzierten eine Reihe von Reformgesetzen, die in absehbarer Zukunft realisiert werden sollen. Thomas Koch hat bei der Pressekonferenz zugehört. Die beiden juristischen Wissenschaftler nutzten die abschließende Pressekonferenz ihrer Deutschlandreise für ein deutliches Plädoyer für Michail Gorbatschows Politik der Perestroika. Professor Viktor Tschikwadze und Dr. Irina Letjak sind beide Mitarbeiter am Institut für Staat und Recht der Akademie der Wissenschaften in Moskau. Sie waren in den letzten 2,5 Wochen mit deutschen Rechtswissenschaftlern zusammengetroffen, um gewissermaßen an der Quelle zu forschen. Denn seit deutsche Staatstheoretiker wie Hegel oder Gneis den Begriff des Rechtsstaates schufen, gilt dieser für internationale Juristen als eine deutsche Erfindung. Ein weiterer Grund für die Öffnung der sowjetischen Rechtswissenschaften nach Westen dürften die hartnäckigen amerikanischen Forderungen nach Verbesserung der Menschenrechte in der UdSSR gewesen sein. Hatte doch Präsident Reagan die Menschenrechte als einen substanziellen Teil der sowjetisch-amerikanischen Beziehungen eingefordert. Inzwischen hat allerdings selbst Reagan sowjetische Fortschritte auf dem Gebiet der Menschenrechte gewürdigt. Und diese Fortschritte waren auch heute im Abschlussvortrag von Professor Tschikwadze zu spüren. Zunächst ging Tschikwadze hart mit dem Stalinismus ins Gericht. Rechtsverzerrungen und Rechtsverstöße habe es damals gegeben. Die Politik der Perestroika verlange eine Korrektur dieser Fehler. Deshalb seien unschuldig Verurteilte zu rehabilitieren, falls nötig auch posthum. Aber auch nach Stalin seien Fehler in der Sowjetunion gemacht worden, zum Beispiel was die Religionsfreiheit und den Bereich der Psychiatrie angehe. Aber, so Tschikwadze, die Zukunft der UdSSR könne nicht nur in der Wiedergutmachung von Fehlern liegen. So habe er die Entwürfe von neuen Gesetzen in der Tasche. Diese sollen demokratische Prinzipien in Wirtschaft und Gesellschaft garantieren, sowie Individualität und Freiheit gewährleisten. Ein Beispiel. Zum einen ein Gesetz, das unternehmerische Tätigkeiten regeln soll. Dieses sei gerade angenommen worden. Zum anderen und noch bedeutsamer ein Gesetz, welches die Verwaltungsgerichtsbarkeit betrifft und den Bürgern die Möglichkeit geben soll, Amtspersonen vor den Kadi zu zitieren. Die Verstöße von Amtsträgern in der Vergangenheit sollen ebenfalls geregelt werden. In der Diskussionsphase befindet sich außerdem noch ein Gesetz, das die Rechte und Pflichten der über 35.000 neuen Organisationen in der Sowjetunion regeln soll. Unter ihnen sind viele Bürgerinitiativen. Nicht in Aussicht ist allerdings der Verzicht auf die Todesstrafe. Realisierbar scheinen diese neuen Reformen nur zu sein, wenn in Zukunft für die Unabhängigkeit der sowjetischen Gerichte gesorgt werden kann. Auch hier will Tschikwadze ansetzen. Man will den politischen Druck auf Richter verringern und die Zahl der Schöffen von 2 auf 5 vergrößern. Dabei schielen die sowjetischen Juristen nach Westen. Vorbild ist die Jury im angelsächsischen Recht. Ob die neuen Reformgesetze letztendlich ihren Niederschlag im sowjetischen Alltag finden, dürfte nicht zuletzt davon abhängen, ob Viktor Tschikwadzes Einschätzung von Perestroika stimmt. Zitat: Perestroika ist aus dem Leben entstanden. Perestroika ist unumkehrbar. Am Mikrofon Robert Jacobs. In dieser Stunde dürften Sie noch zusammen speisen, die beiden mächtigsten Männer der Welt samt Anhang. Die Gorbatschows hatten die Reagans zum Festessen in den Kreml geladen. Willkommen Erholung von einem harten Arbeitstag in Sachen Abrüstung und Menschenrechte. Weitere Themen heute Abend: die Naturkatastrophen in Nord- und Ostsee und die bittere Niederlage für Boris Becker bei den French Open in Paris. Heute Vormittag sind Reagan und Gorbatschow zu ihrer dritten Arbeitssitzung unter 4 Augen im Arbeitszimmer des Generalsekretärs zusammengekommen, die vor allem Abrüstungsproblemen und den regionalen Krisen gewidmet sein sollte. Daran anschließend wollten sich die Delegationen zusammen mit dem Präsidenten und dem Generalsekretär treffen. Dabei sollen die beiden Außenminister Schulz und Schewardnadze einen Bericht über ihre Verhandlungen abgeben, sowie auch die Ergebnisse der Abrüstungsarbeitsgruppe diskutiert werden. Der gestrige Vorschlag des Generalsekretärs, die konventionelle Abrüstung in Europa mit einem 3-Stufen-Plan zu beleben, wurde von einem amerikanischen Sprecher als, wie es heißt, nicht neu bewertet. Diese zurückhaltende Reaktion wird indessen vor allem damit erklärt, dass die Vereinigten Staaten erst einmal mit ihren NATO-Verbündeten über diese sowjetische Initiative sprechen müssen. Gorbatschow hatte zur Feststellung der Asymmetrien in Europa vor Ort Inspektionen angeboten und erneut vorgeschlagen, die europäischen Truppen so umzustrukturieren, dass sie nur noch für Verteidigungsaufgaben geeignet sind. Er bot dafür eine Truppenreduzierung von 500.000 Mann an. Allerdings war weder den Formulierungen des sowjetischen Sprechers gestern Abend noch der heutigen Pravda genau zu entnehmen, ob es sich dabei um insgesamt 500.000 Mann handelt oder um jeweils diese Zahl auf beiden Seiten. Die sowjetischen Medien räumen dem Gipfelereignis in Moskau auch heute breiten publizistischen Raum ein, halten sich aber mit Prognosen über das mögliche Ergebnis merklich zurück. Beobachtern war aufgefallen, dass auch die Rede des Generalsekretärs gestern Abend im Kreml sehr allgemein gehalten war und keinen wirklichen Rückschluss auf das tatsächliche Geschehen hinter den verschlossenen Kreml-Türen zuließ. Der amerikanische Präsident gibt sich indessen in der Öffentlichkeit nach wie vor zufrieden. Bei einem Gang durch den Kreml zwischen dem Vier-Augen-Gespräch mit Gorbatschow und der Delegationssitzung, bei dem er vom Generalsekretär begleitet wurde, stellten sich beide gut gelaunt den Fragen der Reporter. Beide bestätigten dabei, dass die Gespräche, wie sie sagten, substanziell verliefen. Reagan sagte, man habe vereinbart, in Zukunft nicht mehr übereinander, sondern öfter miteinander zu reden. Erneut wurde der Präsident mit der Frage konfrontiert, ob er sich im Reich des Bösen fühle. Und er antwortete diesmal eindeutig mit Nein. Als er auf Nachfragen nicht mehr eingehen wollte, schaltete sich Gorbatschow mit einer Gegenfrage an die Reporter ein, ob sie denn diese Antwort des Präsidenten nicht glücklich mache. Am Rande des Moskauer Gipfels deutet sich an, dass die beiden Staatsoberhäupter einen Durchbruch zu einem Abkommen über die Halbierung der strategischen Atomwaffen, genannt START, ansteuern. Gorbatschow antwortete heute Morgen auf die Frage, ob das START-Abkommen noch zeitlich zu schaffen sei. Wörtlich, wenn Sie mich fragen, so meine ich, dass es möglich ist. Und Sie, Herr Präsident? Darauf Ronald Reagan, ja. Über die Schwierigkeiten beim Rüstungsabbau auf beiden Seiten noch einmal Hans-Peter Riese. Die Raketen- und Marschflugkörper können nämlich sehr unterschiedliche Stückzahlen von Sprengköpfen tragen. Zudem können vor allem die Marschflugkörper wahlweise mit konventionellen und atomaren Gefechtsköpfen ausgerüstet werden. Man verhandelt deshalb besonders intensiv über die Festlegung von Untergrenzen, im Abrüstungsjargon Subceilings genannt, mit deren Hilfe für jede einzelne Waffengattung, also für jedes Trägersystem, die Zahl der Sprengköpfe genau festgelegt werden soll. Im Bereich der sogenannten interkontinentalen ballistischen Raketen, den sogenannten ICBMs, hat die Sowjetunion ein erhebliches Übergewicht. Die USA bestehen hier auf einer größeren Reduzierung der sowjetischen Raketenpotenziale. Grundsätzlich hat man sich bei den besonders schweren ballistischen, landgestützten Raketen, vor allem der amerikanischen MX-Rakete und der sowjetischen SS-25, auf Untergrenzen von 154 Stück mit je 1540 Sprengköpfen auf jeder Seite geeinigt. Auch die seegestützten ballistischen Raketen, SLBMs genannt, machen, was die Begrenzung angeht, keine unüberwindlichen Probleme. Schwierig wird es dagegen bei den sogenannten Marschflugkörpern, im Englischen Cruise Missiles genannt, die entweder von U-Booten abgeschossen werden können, dann heißen sie SLCMs, oder von Flugzeugen, genannt ALCMs. Diese langsam fliegenden Flügelraketen, die Radarkontrollen unterfliegen können, gelten auf beiden Seiten als besonders gefährlich. Die Vereinigten Staaten haben bei diesen Waffen ein großes Übergewicht. Diese Marschflugkörper können wahlweise mit nuklearen oder mit konventionellen Gefechtsköpfen ausgerüstet werden. Es ist für den Gegner nicht zu erkennen, ob eine solche Waffe mit Atomsprengköpfen ausgerüstet ist. Deshalb bestehen die Sowjets besonders auf Vorortkontrollen. Die USA wollen lediglich einen Datenaustausch vereinbaren. Zusätzlich besteht bei den luftgestützten, also auf Flugzeugen stationierten Marschflugkörpern noch das Problem, dass die Trägerkapazität dieser Flugzeuge, meist strategische Bomber, größer ist als ihre tatsächliche Bewaffnung, jedenfalls im Frieden. Die Sowjetunion verlangt als Bemessungsgrundlage die Gesamtkapazität eines solchen Bombers. ZDF-1-Tribüne der Zeit. Zu ihrem dritten längeren Gespräch haben sich heute in Moskau US-Präsident Ronald Reagan und Generalsekretär Michail Gorbatschow getroffen. Es liegt sozusagen ein Durchbruch in der Luft, nämlich ein entscheidender Schritt auf ein START-Abkommen hin, nämlich die Halbierung des schweren Waffenarsenals der weitreichenden interkontinentalen Atomraketen. Aus Moskau, Hans Gressmann. Man spürt hier in Moskau, im internationalen Pressezentrum oder sonst wo in der Stadt eine erwartungsvolle Unruhe. Hängt etwas in der Luft? Doch noch ein nicht erhoffter schneller Durchbruch beim sogenannten START-Abkommen, der Halbierung der strategischen Nuklearwaffen. Die nüchternen Experten freilich dämpfen diese Hoffnung. Noch ist das Kleingedruckte nicht ausgehandelt, obgleich heute Nachmittag die beiden Verteidigungsminister offenbar sehr viel weitergekommen sind. Aber noch liegen zwei große Verhandlungsbrocken im Weg. Das Problem der Verifizierung, also der Kontrolle bei seegestützten Raketen, wo die Amerikaner im Vorteil sind. Und zweitens bei mobilen Landraketen, wo die Russen vorgehen. Auf jeden Fall gibt am Ende dieses Gipfels eine gemeinsame Erklärung von Gorbatschow und Reagan, dass die Fachleute bei ihren Verhandlungen zu äußerster Eile angetrieben werden. Gibt es noch einen weiteren Gipfel in diesem Jahr, also bevor Präsident Reagan abtritt? Heute Morgen im Kreml habe ich gehört, wie Generalsekretär Gorbatschow sehr deutlich sagte, das mag sein. Und Reagans Pressesprecher Fitzwater hat gerade erklärt, wir versuchen alles, die Sache noch in diesem Jahr unter Dach und Fach zu bringen. Reagan, der am Vormittag etwas müde wirkte, lebte nachmittags auf, als er von Studenten der Lomonossow-Universität, seiner Elite-Hochschule hier in Moskau, eine Rede, eine fraglos vorzügliche Rede hielt. Wer hätte das noch vor ein paar Jahren gedacht? Der US-Präsident schildert jungen Russen, was Freiheit ist und dass vor allem die moderne Wissenschaft ohne Freiheit gar nicht weiter gedeihen kann. Freiheit heißt, zu Reagan, dass keine Autorität, keine Regierung ein Monopol auf die Wahrheit hat. Großer Applaus bei den russischen Studenten. Die Urkunden über den Abbau der Mittelstreckenraketen, der INF-Vertrag, werden in Moskau ausgetauscht. Damit tritt das Abkommen in Kraft. Reagan und Gorbatschow wollen dann, wie wir aus Moskau hörten, beim START-Abkommen der Halbierung der schweren Interkontinentalwaffen nach vorne. Unterzeichnet wurden in Moskau bereits einige Abkommen geringerer Bedeutung, aber von großem Wert für das gesamte Entspannungsklima zwischen den Supermächten. Die Abkommen enthalten folgende Regelungen. Die gegenseitige Information über Tests von Land- oder seegestützten Langstreckenwaffen wird ausgeweitet. Auch bei unterirdischen Atomwaffentests soll die gegenseitige Kontrolle verbessert werden. Man spürt hier in Moskau, im internationalen Pressezentrum oder sonst wo in der Stadt, eine erwartungsvolle Unruhe. Hängt etwas in der Luft? Doch noch ein nicht erhoffter schneller Durchbruch beim sogenannten START-Abkommen der Halbierung der strategischen Nuklearwaffen. Die nüchternen Experten freilich dämpfen diese Hoffnung. Noch ist das Kleingedruckte nicht ausgehandelt, obgleich heute Nachmittag die beiden Verteidigungsminister offenbar sehr viel weitergekommen sind. Aber noch liegen zwei große Verhandlungsbrocken im Weg. Das Problem der Verifizierung, also der Kontrolle bei seegestützten Raketen, wo die Amerikaner im Vorteil sind. Und zweitens bei mobilen Landraketen, wo die Russen vorgehen. Auf jeden Fall gibt am Ende dieses Gipfels eine gemeinsame Erklärung von Gorbatschow und Reagan, dass die Fachleute bei ihren Verhandlungen zu äußerster Eile angetrieben werden. Gibt es noch einen weiteren Gipfel in diesem Jahr, also bevor Präsident Reagan abtritt? Heute Morgen im Kreml habe ich gehört, wie Generalsekretär Gorbatschow sehr deutlich sagte, das mag sein. Und Reagans Pressesprecher Fitzwater hat gerade erklärt, wir versuchen alles, die Sache noch in diesem Jahr unter Dach und Fach zu bringen. Reagan, der am Vormittag etwas müde wirkte, lebte nachmittags auf, als er von Studenten der Lomonossow-Universität, seiner Elite-Hochschule hier in Moskau, eine Rede, eine fraglos vorzügliche Rede hielt. Wer hätte das noch vor ein paar Jahren gedacht? Der US-Präsident schildert jungen Russen, was Freiheit ist und dass vor allem die moderne Wissenschaft ohne Freiheit gar nicht weiter gedeihen kann. Freiheit heißt, zu Reagan, dass keine Autorität, keine Regierung ein Monopol auf die Wahrheit hat. Großer Applaus bei den russischen Studenten. Wer, es sei noch einmal gesagt, hätte einen solchen Auftritt zu Beginn der Amtszeit von Reagan für möglich gehalten? Der US-Präsident sagte sehr deutlich, wir wissen, dass nicht wenige in ihrem Lande fürchten, ein Wandel zu mehr Freiheit könnte Unruhe mit sich bringen. Aber, fügte er hinzu, die Kritiker sollten wissen, dass zum Ingenium moderner Wissenschaft eben auch die Freiheit der Gedanken gehört. Reagan ging in seinen Argumenten noch einen Schritt weiter. Nicht Völker fangen Kriege an, sondern Regierungen fangen Kriege an. Beifall. Und ein paar Passagen später, Völker müssen sich die Regierungen wählen können, die sie wollen. Wieder großer Beifall bei den russischen Studenten. Es war, das haben mir sowjetische Beobachter bestätigt, fraglos eine Sternstunde für den amerikanischen Präsidenten, für Ronald Reagan, der, wenn er eines verlässlich versteht, dann dieses, sich wirkungsvoll mitzuteilen. Zu unseren Berichten im Blickpunkt. Ronald Reagan und Michail Gorbatschow erreichten heute Morgen buchstäblich den Gipfel. Im Wladimir-Saal des Kreml tauschten die beiden Staatsmänner die Ratifizierungsurkunden zum INF-Vertrag aus. Damit läuft also der Countdown. In 3 Jahren sollen alle Mittelstreckenraketen mit 500 bis 5000 Kilometer Reichweite verschrottet sein. Dieser feierliche Moment wurde vor gut 3 Stunden weltweit im Fernsehen übertragen. Gestern hatten Reagan und Gorbatschow darüber hinaus bekräftigt, dass sie möglichst noch in diesem Jahr auch einen Vertrag über die Halbierung der strategischen Atomwaffenarsenale unterzeichnen wollen. Vor dem offiziellen Akt im Kreml trafen sich der US-Präsident und der sowjetische Parteichef zu einem 4. und letzten Arbeitsgespräch. Aus Moskau, Johannes Grotzki. Reagan und Gorbatschow betonten in kurzen Ansprachen beide den historischen Wendepunkt in der Geschichte der Abrüstung, mit dem erstmals eine ganze Klasse von Raketen liquidiert werden. Gorbatschow wertete jedes der bisherigen Gipfeltreffen als ein Stück Vergangenheitsbewältigung auf dem Weg, den Kalten Krieg zu überwinden. Dann gab der Generalsekretär zu verstehen, dass es bei dem Bestreben um ein weiteres Abkommen während des Gipfels durchaus Fortschritte erzielt wurden. Мы с президентом Рональдом Рейганом согласились в том, что стоящая перед нами ближайшая задача – заключение договора о 50% сокращении стратегических наступательных вооружений. Der Präsident und ich haben darin übereingestimmt, dass uns als nächste Aufgabe bevorsteht, einen Vertrag zu schließen über die 50-prozentige Reduzierung der strategischen Offensivwaffen. Dieses Abkommen muss und kann verwirklicht werden. Präsident Reagan verwies seinerseits darauf, dass er vor 7 Jahren zum ersten Mal die doppelte Nulllösung vorgeschlagen habe. Damals, so Reagan, hielten viele diesen Vorschlag für unrealistisch, sogar für unverantwortlich. Gleichzeitig unterstrich der amerikanische Präsident, dass Gorbatschow einen erheblichen Anteil an dem Erfolg dieses INF-Vertrages habe. Mr. General Secretary, you know that our way here has not been easy. At crucial moments, your personal intervention was needed and proved decisive, and for this we are grateful. Herr Generalsekretär, Sie wissen, dass unser Weg bis hierher nicht einfach gewesen ist. Ihr persönlicher Einsatz war in schwierigen Augenblicken erforderlich und hat sich als entscheidend erwiesen. Und dafür sind wir Ihnen dankbar. Schon zum Auftakt der letzten offiziellen Begegnung heute Morgen hatte Gorbatschow seine Zuversicht geäußert, dass der angestrebte Vertrag über die Halbierung der Langstreckenraketen noch in der Amtszeit von Präsident Reagan unterschrieben wird. Der amerikanische Präsident selbst äußerte sich zunächst noch zurückhaltend. Er meinte dazu lediglich, wir haben noch keinen Durchbruch erzielt, aber die Diskussion geht weiter. Die amerikanischen Senatoren Byrd und Dole, die als Vertreter der Demokratischen und Republikanischen Partei nach Moskau gekommen waren, hatten in einem Pressegespräch Einschränkungen gemacht. Sollte Präsident Reagan ein Startabkommen noch unterzeichnen, dann würde es auf keinen Fall mehr in dessen Amtszeit ratifiziert werden. Unterdessen hat Generalsekretär Gorbatschow mit seiner abschließenden Pressekonferenz begonnen. Einleitend wies er darauf hin, dass gerade dieser Gipfel die Richtigkeit gezeigt habe des Weges, den man seit Genf eingeschlagen habe. Mehr als 200 internationale Treffen hätten ihm bewiesen, dass die Führer in aller Welt besonders an einer Normalisierung des Verhältnisses zwischen der Sowjetunion und der USA gelegen sei. Über 5000 Journalisten aus der ganzen Welt halten sich anlässlich des Gipfels in Moskau auf. Sie berichten über jeden Meter, den die amerikanisch-sowjetische Seilschaft auf ihrer Gipfeltour hinter sich bringt. Besonders die Kollegen der Fernsehanstalten versuchen dabei, neue Moskau-Bilder zu zeichnen, über die Informationen transportiert werden sollen. Könige der Kulissenkunst sind auch in Moskau die Amerikaner. Sie machen aus dem Kreml Disneyland. Und um die Szene ins rechte Licht zu rücken, geben die Sowjets sogar Produktionshilfe. Sie sorgen fürs rechte Licht. Eine Glosse von Hans-Peter Riese. Moskau ist gegenwärtig die Welthauptstadt des Journalismus, verkündete stolz der Sprecher des sowjetischen Fernsehens zu den Bildern aus dem Hotel Rassia, das die amerikanischen Fernsehanstalten in ein gigantisches Studio umgebaut haben. Und eine sympathische Kollegin von CBS, von einem sowjetischen Reporter interviewt, spricht begeistert von der fantastischen Kulisse, die sie hier in Moskau für ihre Berichterstattung habe. Ja, so verändert halt das Medium das Bewusstsein. Das wissen wir ja spätestens seit Neil Postman. Dass die fabelhafte Kulisse der Moskauer Kreml und die Basiliuskathedrale auf dem Roten Platz ist, anyway. Was die Amerikaner da nächtens in Moskau mit riesigen Scheinwerfern als Hintergrund ihrer Berichterstattung ausleuchten, das sind Zeugen einer Kulturgeschichte, die schon im Blütestand als, sorry, in Amerika die Indianer noch Büffel jagten. Wer nachts zu den Hauptsendezeiten der US-Fernsehanstalten durch Moskau spaziert, der kommt sich wirklich in diesen Tagen ein wenig wie in Disneyland vor. Der Rote Platz und die Kremlmauern mit dem Spassky-Turm sind in gleißendes Fernsehlicht getaucht und auf den Monitoren von CBS und ABC wirken sie nun wirklich wie bonbonfarbene Kulissen, die Hollywood nicht schöner hätte in die kalifornische Sonne stellen können. Davor lassen die Moderatoren die Staatsmänner agieren, als stünde jeder Schritt in einem jener Drehbücher, aus denen der amerikanische Präsident so gerne zitiert. Der herrliche Facettensaal im Kreml aus dem 15. Jahrhundert? Da muss mehr Licht auf die Fresken, verlangt das Fernsehen. Und der Chefrestaurator der Kremlmuseen mag sich noch so sehr die Haare raufen und daran denken, was seinen unersetzlichen Wandmalereien für einen Schaden zugefügt wird. Egal, sie werden eben gebraucht für die Show. Und verflixt nochmal, hat diese Kulisse nicht ein paar Jahrhunderte nur darauf gewartet, dass sie endlich mal richtig im Fernsehen eingesetzt wird? Ronnie und Nancy haben ja ohnehin keine Schwierigkeiten, sich in solchen Kulissen zu bewegen, als seien diese speziell für ihre Auftritte entworfen. Aber auch der Generalsekretär ist ganz talentiert. Das könne hier alles so bleiben, teilt er seinem Gast vor den Kremlmauern und laufenden Kameras mit. Perestroika zdjest ninada. Hier brauchen wir keine Perestroika, sagt Michail Gorbatschow lachend. Nancy scheint da aber doch etwas gemerkt zu haben. In Leningrad, so zitiert sie ein Pool-Report, hat sie, wörtliches Zitat, angesichts dieser Pracht eingesehen, warum die Revolution stattgefunden habe. Gostele Radio, das staatliche sowjetische Fernsehen, hat offenbar von Neil Postman noch nichts gehört und auch keine Einwände gegen den Missbrauch der russischen Geschichte als Kulisse für Staatsschauspieler. Unverdrossen passt es sich dem amerikanischen TV-Stil an und liefert die Beleuchtung für die Show. Hat Nancy da vielleicht doch irgendetwas nicht ganz richtig verstanden? Schließlich hat die von der Revolution gestürzte Monarchie den heutigen Fernsehgewaltigen ein wunderbares Instrument hinterlassen, das man so gar nicht hätte nachbauen können. Irgendwie muss man befürchten, dass die schönen Sprüche der Politiker, die Völker sollten sich...